sie wohl blühen im Mai. Ich träumte von grünen Wiesen, von lustigem Vogelgeschrei, von lustigem Vogelgeschrei. Und als die Hähne krähten, da ward mein Auge wach, da ward es kalt und finster, es schrien die Raben vom Dach. Da ward es kalt und finster, es schrien die Raben vom Dach. Fenster, wann halt ich mein Lied?